Letzte, letzte hat für ihr, letzte, keine mehr. So, bitte schön. Kilo, Kilo, 1 Euro abgekommen. Direkt aus der Türkei abgekommen. Süper ya. Kilo ayın oyunu. Kilo ayın oyunu. Ne diyorsun? Kilo ayın oyunu. Şimdi hale geliyor.